Kapitel 9. Hungrig und zitternd stand James allein im Garten und wusste nicht, was er machen sollte. Die Nacht umhüllte ihn und hoch oben am Himmel glitt der gleißende Vollmond durch die Wolken. Nirgendwo war ein Laut zu hören oder eine Bewegung zu sehen. Die meisten Leute und vor allem Kinder haben Angst davor, nachts und bei Mondschein alleine draußen zu sein. Alles ist so totenstill, die Schatten sind so lang und schwarz und nehmen eigentümliche Formen an, die sich zu bewegen scheinen. Und man zuckt schon zusammen, wenn nur ein Ästchen leise knackt. Genauso war James jetzt zumute. Er riss vor Furcht die Augen weit auf und wagte kaum rechts und links zu schauen und zu atmen. Mitten im Garten ragte der Riesenpfirsich auf. Er kam James noch größer vor als gestern bei Tag. Was für ein verblüffender Anblick. Das Mondlicht ließ die hohen Rundungen schimmern und glänzen und verwandelte sie in Silber und Kristall. Der Pfirsich sah aus wie ein gewaltiger silberner Ball, der da im Gras lag, regungslos, geheimnisvoll und wunderbar. Und plötzlich liefen James vor Aufregung kleine Schauder über den Rücken. Jetzt passiert gleich noch etwas, dachte James, etwas, das noch viel eigentümlicher ist. James war überzeugt davon, er fühlte einfach, dass es so kommen musste. Er wusste nicht, was das wohl sein würde und schaute sich um. Der Garten lag still und silbrig im Mondlicht. Millionen Tautropfen funkelten und glitzerten wie Diamanten im Gras. Und plötzlich schien der ganze Garten von Zauber erfüllt zu sein. Beinahe ohne zu wissen, was er tat und wie von einem mächtigen Magneten angezogen, ging James, Henry, Trotter langsam auf den Riesenpfirsich zu. Er kletterte über den neuen Zaun, der die Wunderfrucht umgab, und blieb unter der Pfirsichwölbung stehen. Dann streckte er die Hand aus und strich sanft mit den Fingerspitzen darüber. Der Pfirsich fühlte sich warm und weich und leicht pelzig an, beinahe wie das Fell einer jungen Maus. James trat einen Schritt näher und legte seine Wange dagegen. Und als er so an den Pfirsich gelehnt dastand, sah er zufällig, dass der Pfirsich genau neben ihm dicht über dem Boden ein Loch hatte.